Kundgabe 3811. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.06.1946. Ende der Trübsal. Gericht. Neue Erde. Doch auch die Zeit der Trübsal geht vorüber, und ihr folgt eine Zeit tiefsten Friedens und himmlischer Seligkeit für alle, die an mich glauben und mir treu bleiben bis zum Ende. Und so wie die Zeit der Not gekommen ist über die Erde, so wahr ist auch meine Verheißung der Friedenszeit. Denn mein Wort ist ewige Wahrheit, und es muss sich erfüllen. Es muss wieder eine Zeit folgen, wo es keinen geistigen Tiefstand mehr gibt und darum auch jegliche irdische Not ausgeschaltet ist, wo die Menschen in engster Gottverbundenheit leben und darum auch glücklich sind. Doch zuvor muss eine Sichtung stattfinden, die mit der großen Not begonnen hat und in der Zeit der Trübsal ihren Fortgang nimmt, wo die Menschen sich entscheiden müssen für mich oder meinen Gegner. Und nur eine übergroße Trübsal bringt dies zu Wege, denn die Menschen sind verhärtet und glaubenslos geworden und benötigen schärfste Erziehungsmittel zwecks Besserung. Doch auch diese Zeit nimmt ein Ende, und das soll den meinen zum Trost sein, dass ich die Tage verkürze, auf dass nicht die meinen von mir abfallen in der Zeit größter Bedrängnis. Ihrer harret ein seliges Los auf der neuen Erde, und die an mein Wort glauben, werden in dieser Verheißung Kraft finden und standhalten jedem Ansturm der Welt gegenüber. Denn ich verlasse die meinen nicht und komme selbst, sie zu holen, wenn der Höhepunkt der Not erreicht ist. Mit meiner Kraft und Gnade sind auch die schwersten Tage zu ertragen. Der Lohn aber ist euch gewiss, ein seliges, friedvolles Leben nach dieser Zeit der Trübsal, wo ihr mich loben und preisen werdet, wo ihr mir danken werdet aus tiefstem Herzen, wo ich bei euch selbst weilen werde, sichtbar und spürbar, weil ihr voller Liebe seid. Darum fürchtet die Zeit der Trübsal nicht, ertraget sie im Hinblick auf das Ende, nehmet sie ergeben auf euch, denn sie kann noch Rettung bedeuten für die verirrten Seelen und ihnen den nochmaligen Erdengang durch die gesamte Schöpfung ersparen. Und erkennet aus allem, was noch über die Erde kommet, die Wahrheit meines Wortes. Denn ich habe es lange vorausgesagt, auf dass ihr fester werden sollet im Glauben, auf dass ihr euch vorbereiten könnet darauf und also geistig reifet. Erkennet meine Liebe, wenngleich die Menschen schmerzlich getroffen werden durch meinen Willen oder meine Zulassung. Für eure Seelen ist diese Notzeit von großer Dringlichkeit, doch sie geht vorüber, sie währet nicht lange um der meinen Willen. Sie muss weichen einer Zeit köstlichsten Friedens auf der neuen Erde, den alle genießen werden, die mein sind und mir treu bleiben bis zum Ende. Amen.